resources up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rühmsüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Katha, was gibt es Neues aus Flingernord, dem Nabel von Düsseldorf? Gute liebe Zeit. Alles gut in Flingernord, alles gut. In einer Woche ist Karneval. Völlig klar, wenn du dafür Recht und Ordnung sagst. Warst du eigentlich in der letzten Zeit mal in der Post, in der ehemaligen Hauptpost, also der DHL am Düsseldorfer Hauptbahnhof? Ja, das war ich. Die ist aber jetzt nicht mehr da. Die ist weg. Ach. Also man steht vorm Eingang, wir sind umgezogen. Nicht? Also am Konrad-Adenauer-Platz ist jetzt postmäßig, DHL-mäßig, richtigerweise gesagt, tote Hose. Die sind jetzt umgezogen zur Immermannstraße, also keine 100 Meter vom alten Domizil entfernt. Und wie war es da? In erster Linie, mein lieber Tobi, in erster Linie einmal recht voll. Also man kommt rein, steht in einer kurzen Schlange, denkt man, kurze Schlange. Aber wenn es weiter nach vorne geht, dann steht man plötzlich im Innenraum und die Schlange geht dann an den Wänden weiter und macht also so einen 180-Grad-Turn. Aufregende Sache, sag ich mal. Ist dir denn aufgefallen, dass es nur noch 4 Schalter sind? Ja, das ist richtig. Früher gab es einen Extraschalter für Briefe, Extraschalter für die Pakete, Extraschalter für Briefmarken. Das ist jetzt alles in einem. Also man kann schon vorsichtig sagen, die Anzahl der Schalter wurde halbiert oder, um es positiver auszudrücken, optimiert. Ah, optimiert, hervorragend. Hör mal, du Vogel, du warst bestimmt Samstagmittags da, dann ist es immer voll. Nein. Den Zahn muss ich dir ziehen. Ich war zweimal dort und zwar zweimal unter der Woche und auch immer vormittags. Samstag mag ich dort ehrlicherweise nicht hingehen. Aber das ist ja erst morgen, der Samstag. Heute ist Freitag. Und das ist der Höhepunkt der Woche, denn ihr hört jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy. Ja, wie gesagt... Winter maker, bring your fury. Too well we know your story. Time to play once again. grateful for the season's end. Old man Winter, there you stand, unforgiving, with iron hand. What we did, we'll never know. Our price is death, or face the snows. Praise wind spirit, foe or friend. May the springtime come again. Every year you raise the stake. Spirit give and spirit take. Man Winter, cruel or kind, to the suffering are you blind? We must brave your punishment and pray your rage will soon be spent. For spring must come or we are done. The weakest die, the mother's young. We'll still be standing strong. The tune of death, the cruelest song. Thank you.

Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch richtig verwesen, der Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch richtig verwesen, der Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flinger Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Strzewski, habt ihr wieder im Arbeitszimmer die Fenster aufgerissen? Ist es eisekalt hier in der Wohnung? Na, gnädige Frau, aber vielleicht hat Herbert wieder den Kühlschrank aufgelassen. Ach da, mein Jolt, Fasan. Gut steht die neue Frisur, aber ich gebe dir recht, es zieht wie Hecksuppe. Gnädige Frau, die Fensterdichtungen sind porös. Die müssten abgedichtet werden. Aber wenn schon, dann mit qualitativ hochwertiger Ware. Jo, am besten von Bele. Aber das ist teuer. Leider ist das nun nicht mehr um die Ecke wie früher in Dortmund, das mit dem Bele. In Dortmund? Gibt es diesen Bele nicht auch in Düsseldorf? Nee, Martha, nur noch in Madrid. Ich ordere nicht die Flugtickets. Herbert, wir fliegen doch nicht nach Spanien, nur um unsere Fenster abzudichten. Bele hin oder her. Martha, der beste Dämmer ist definitiv in Madrid. Der Dembele. Und der Dembele ist nicht mehr in Dortmund. Die Zeitung war noch voll davon gewesen. Aber in der Frau im Keller steht das natürlich nicht drin. Herbert, wenn wir Glück haben, können wir dafür in Dortmund noch eine Runde Mahjong spielen. Wie, was? Mahjong? Ja, mit Oboe. Aber gnädige Frau, ist das, glaube ich, Obermahjong. Du, Schrippe, du! Ach, Herbert. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. So, Stolzeski, jetzt lach noch mal so richtig zu. Mitten in das Gesicht auf die Brotluke. Hopp. So, Herbert, dein ganzes Gesicht ist schon blau. Brauchst du noch einen Fußtritt? Herbert, Stolzeski, sofort aufhören. Mein Gott, Herbert, wie siehst du denn aus? Oh, Martha, das ist nur für meine Bewerbung, Moin. Bewerbung? Willst du dich als Leiche in Alarm für Natter 18 bewerben? Nee, Martha, als neue Attraktion beim Zirkus Roncalli. Ah? Ja. Ja, im Zirkus sollen ja keine Tierdressurnummern mehr gezeigt werden. Genau. Und deswegen hat der Stritzeski mir auch die Saugnäpfe unter die Sandalen geklebt und dieses Plakat gemalt. Hier, guck! Herbert, der Mann, der vor Schmerzen die Wände hochgeht. Komm, Stritzeski, schlag noch fester zu. Moment, Herbert, ich schlage gleich mit. Aber zuerst gehst du nicht die Wände hoch, sondern die Treppe runter. Wie, was? Hier, ich habe dir auch schon ein Plakat gemalt. Herbert, der Mann, der mit gleich zwei Mülltüten in den Keller geht. Du alle Schrippe, du! Herbert. Every planet is spinning along with the vibrations of our brain. Mighty movements to each other related. We'll be right back. Du kommst jetzt in die Hausverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht sein. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da... Kein Bierbuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf, bei Musik aus Flingern Nord. Nur zwei Werbespots sind wir gleich wieder für Sie da. Ach, du kriegst die Tür nicht auf. Genau, der neue Ford Knox. Da kommen Sie garantiert nicht rein. Sicher wie der neue Ford Knox ist keiner. Ford Knox, umweltfreundlicher als jedes Elektroauto. Psst, für alle Sparfüchse. Wissen Sie eigentlich, wie viele Kilometer Klopapier Sie im Laufe Ihres Lebens verbrauchen? 400? Na, da kommen Sie aber bei weitem nicht hin, junge Frau. Und deshalb machen Sie Schluss mit dem sinnfreien Abrollen. Mit Juckeljuckel. Dem einzigen Toilettenpapier mit der Extraportion Juckpulver. Und jetzt neu. Juckeljuckel Turbo für Gästeklo. Juckeljuckel. Juckeljuckel. Juckeljuckel. Lass jucken, Kumpel. Milk. nothing wrong with. So, das war jetzt am Schluss nochmal ein anspruchsvoller Titel. Ja, sehr anspruchsvoll. Leider völlig daneben gegriffen, denn wir haben heute Freitag. So, ihr Rumsüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein, wenn ihr... Ruhe. Ja. Damit kommst du nicht gegen uns an. Brauchst du schon eine Fußballhupe. Ich kann auch weitermachen. Also, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@düsseldorf.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt es jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, denn nächste Woche ist für euch Tony Walker mit Flora und Fauna aus Düsseldorf am Start. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Nee, was Gutes kommt wieder. Tschüss. Selbstverständlich. Tschüss. Hier, ich habe hier auch schon ein Plakat gemalt. Herbert, der Mann, der mit... Show I'm a man.